Was soll ich sagen, was noch nicht gesagt? Was soll ich schreiben, was noch nicht betagt? Ständig Neues, was man verlangt. Und selten kriegt man es gedankt. 7 Milliarden leben hier. Ich bin nichts Besonderes, was ist mit dir? 7 Milliarden auf der Welt, keiner ein Held, keiner gefällt, keiner bestellt, keiner bestellt. Wow. Wow, wow. Warum muss ich mich stets beweisen? Zeugnis, Praktikum und Auslandsreisen. Battle of Bands und Songwriters Land. Selber alles gesehen. 7 Milliarden leben hier. Ich bin nichts Besonderes, was ist mit dir? 7 Milliarden auf der Welt, keiner ein Held, keiner gefällt. Keiner bestellt, dass ich nachts ruhig schlafen kann. Was soll ich sagen? Was noch nicht gesagt? Was soll ich schreiben, was noch nicht betagt?